in dunkler Nacht. Dann kommt das Glück leise und zart. Und in seinen Träumen singt Zuleika aus tausend und einer Nacht. Wenn Allah träumt, leuchtet ein Stern, dann ist das Glück nicht mehr so fern. Alles, was im Leben Freude uns macht, schenkt Allah uns ein Land. Thank you.